Okay, komm her. Du bist für Zahlen. Ich gebe dir architektonische Zahlen hier. Nimm's Meterband und miss ab diese Kommode. Wie lang? Das sind 40 Inches. Na und? Die Türen in einer modernen Wohnung sind breit 30, höchstens 32 Inches. Du kriegst also das nicht durch. Aber nein, widersprich mir jetzt mal nicht. Da drüben, da hast du einen sehr hübschen Bibliothekstisch. Gute Arbeit. Aber zeig mal ein modernes Apartment mit einem Bibliothekszimmer. Die Leute richten sich nicht mehr so ein. Dies hier stammt aus einer anderen Welt. Und wer das nicht versteht, wird nicht verstehen den Preis. Also was ist Ihre Ansicht, dass das Ganze nichts wert ist? Das sagen Sie, nicht ich. Die Stühle sind was wert. Und die Kommoden. Das Bett. Diese Lampe. Ja, okay, lassen wir es. Ich denke nicht daran, Ihnen nur die besten... Warum wieder so aufgeregt? Also, großer Gott, machen Sie mir jetzt ein Angebot oder nicht? Junge, warum machen Sie mir das Leben so schwer? Ich hätte nicht kommen sollen. Ich dachte, es wären nur ein paar Sticke. Es ist zu viel für mich. Na, warum sind Sie dann überhaupt gekommen? Ich habe Ihnen doch gesagt, worum es sich handelt. Sie haben gerufen, ich bin gekommen. Oh. Was hätte ich sonst tun sollen? Mich hinlegen und sterben? Oh. Hören Sie, ich werde Ihnen gern, furchtbar gern machen, eine Offerte. Ja. Das Einzige ist nur... Ist zum wahnsinnig werden. Glauben Sie mir, es reizt mich ungeheuer. Die Sache ist nur die... Sie müssen in einem sehr, sehr alten Telefonbuch nachgesehen haben. Was? Ich arbeite zwar noch, aber vor ein paar Jahren, verstehen Sie, habe ich fast mein ganzes Lager verkauft. Sogar aus meiner Wohnung bin ich ausgezogen. Ich hause hinten im Laden mit dem elektrischen Kocher. Und da saß ich nun und wartete, verstehen Sie? Aber nichts passierte. Ich bin immer noch hundertprozentig... Nein, nicht hundertprozentig, aber ich fühle mich immer noch recht gut. Und ich habe mir gedacht, vielleicht bekomme ich von Ihnen ein paar hübsche Stücke. Ja, womit ich nicht behaupten will, der Rest ist unverkäuflich. Nur wird's dauern, ja. Und ich weiß nicht, ob ich noch habe so viel Zeit... Also gut, dann lassen wir es. Schon wieder diese Aufregung. Bitte, sind Sie noch daran interessiert oder nicht? Weiß ich, was ich bin. Unter uns. Sie haben sich da was Schönes eingebrockt. Maseltoff. Ein ordinärer Käufer, der wirft einen Blick drauf und es macht nervös. Salomon, Sie fangen ja schon wieder ich an. Ich will ja gar nicht mit Ihnen handeln. Also warum macht es ihn nervös? Weil er weiß, es wird nie gehen kaputt. Was soll denn das nun wieder heißen? Lieber Freund, was verstehen Sie von Psychologie? Nehmen Sie zum Beispiel diesen Tisch. Hm? Hören Sie? Na und? Ein Mann, der sich hinsetzt an so einen Tisch, weiß nicht nur, er ist verheiratet, sondern wird auch bleiben verheiratet. Oh. Keine Zukunft in dem Tisch. Hm. Was ist heutzutage das Losungswort? Wegschmeißen. Je mehr was zum Wegschmeißen ist, desto schöner ist es. Das Auto, die Möbel, die Frau, die Kinder, alles zum Wegschmeißen. Weil nämlich die Hauptsache ist heutzutage kaufen. Zu meiner Zeit, wenn Mensch ist gewesen, unglücklich, wenn er nicht hat gewusst, was mit sich anfangen. Was hat er gemacht? Er ist gegangen in die Kirche. Er hat gemacht eine Revolution, irgendetwas. Und heutzutage, du bist unglücklich, weißt nicht mehr aus noch ein. Was ist die Losung? Geh und kauf dir was. Sie sind wirklich großartig, das muss ich schon sagen. Ich spreche die Wahrheit. Ja. Tja, da haben sie sich was Schönes eingebrockt. Salomon, das wirkt bei mir nicht. Was wirkt nicht? Ich weiß nicht, wie viel Zeit ich noch habe. Sie sind noch zu jung, Sie verstehen nichts von diesen Dingen. Das ist das Schlimme. Ja, ich verstehe Sie ja gut. Ich weiß genau, worauf Sie hinaus wollen. Ich bin gar nicht so jung. Na, wie alt sind Sie? 45? Ich werde 50. 50, mein Gott, wenn ich noch 50... Herr Salomon, ich habe wirklich keine Zeit mehr. Also gut, ich werd's kaufen. Ich kauf's. Gut. Also, wir werden jetzt alles regeln, ja? Alles, alles. Ich werde es mir ausrechnen. Ich werde ihn machen an einen sehr, sehr netten Preis. Und sie werden sein glücklich. An der Decke werden sie springen, wenn sie hören werden. Den Preis passen sie auf. Ich werde arbeiten wie ein Computer. Na, aber lassen Sie sich ruhig Zeit, falls Sie es ernst meinen. Ei, ei, ei. Na schön, na gut. Komisch, wie lange habe ich das schon nicht mehr gemacht? Ein ganzes Lager aufnehmen. Ich werde mich sehr, sehr anstrengen für sie. Was ist das? Weiß ich. Teppich nehme ich an. Hm? Nein, nein, das ist eine Autodecke. Oh ja, das stimmt. Wenn die Eltern ausfuhren. Mein Gott. Wann habe ich das zum letzten Mal gesehen? Hatten Sie einen Chauffeur? Ja, wir hatten einen Chauffeur. Und er ist pleite gegangen? Ja, innerhalb von 5 Wochen. Was Sie nicht sagen. Und er konnte nicht mehr hochkommen? Es gibt Menschen, die sich nie mehr davon erholen, verstehen Sie? Was hat er dann gemacht? Nichts. Dies und jenes. Kassierer in einer Cafeteria und so. Schluss hat er Telegramme ausgetragen. Was denn nicht sagen? Und wie viel hat er vorher gehabt? Ein paar Millionen, glaube ich. Mein Gott. Was war los mit dem Mann? Meine Mutter starb ungefähr gleichzeitig. Das hat wohl auch eine Rolle gespielt. Manche Menschen können sich nie mehr erholen. Das ist alles. Sehen Sie mich an. Ich bin ein Stehaufmännchen. 1932 habe ich gemacht, pleite. 1923 hat es mich ebenfalls erwischt. Dann die Börsenpanik von 1904, 1898. Sie sind anders. Er hat daran geglaubt. Woran hat er geglaubt? An das System, an das Ganze. Er dachte wohl, es wäre seine eigene Schuld gewesen. Aber Sie kennen Ihre Tricks. Sie sind 150 Jahre alt. Sie erzählen ihre Witzchen und ziehen dafür mit ihren Möbeln ab. Oh, das ist aber nicht sehr nett von Ihnen. Oh, dann soll ich mich wohl auch noch bei Ihnen entschuldigen. Also kommen Sie, wie viel? Sie brauchen sich nichts mehr anzusehen hier. Sie wissen jetzt ganz genau, was ich habe. Also bitte, los. Und Sie glauben nicht, dass es verrückt ist? Ja, was weiß ich, was verrückt ist? Sie tun es doch gerne, oder? Ich liebe es. Na, dann nehmen Sie es in Gottes Namen. Sie überlegen zu lange. Sie werden doch mit leeren Händen ausgehen.